Gott ist gut. Ja? Gott ist gut. Gott ist gut. Ja? Also ich finde Gott wirklich ziemlich klasse. Und die Predigt, das war der Hammer. War echt der Hammer. Das ging echt tief. Ja. Ja, was machen wir jetzt? Gute Frage. Mein Thema wäre der Heilige Geist, weißt du das schon mal? Das Oberthema, ja, der Heilige Geist. Aber ich will eigentlich heute über das Wort predigen. Über das Wort will ich predigen. Und irgendwie habe ich festgestellt, dass das Wort und der Heilige Geist gehören zusammen. Die treten immer paarweise auf zusammen. Es heißt ja im Johannes, am Anfang war das Wort. Und das Wort wohnte mitten unter uns, das Wort war Fleisch. Wir haben es nicht erkannt, ja. Alles wurde durch das Wort, wenn du dir das mal gibst, alles wurde durch das Wort, ja, alles wurde. Da wird ja Jesus beschrieben im Johannesevangelium. Am Anfang wird Jesus beschrieben, deutlich. Er war vor der Schöpfung schon da und durch ihn, durch das Wort, ist alles entstanden, ja. Die Erde, der Himmel, die Planeten, das Weltall. Du letztendlich, ja, du bist entstanden, weil Gott gesprochen hat, ja. Nicht unbedingt wegen deinem Vater und deiner Mutter, die waren auch beteiligt, aber Gott wollte dich haben. Gott wollte dich haben und er hat gesprochen und jetzt bist du da. Jetzt bist du da. Das ist doch Grund zur Freude. Gott ist gut. Guck mal, wie schön er dich gemacht hat. Schau dich mal um. So viele schöne Gestalten hat er geschaffen, weißt du? Weil Gott einfach, der kann, weißt du, genau, Gott ist ja perfekt, er kann alles, ja, und wenn er was in die Hand nimmt, dann wird's gut, ja, und er hat dich in die Hand genommen, also hat gesagt, ja, die Marina, die will ich haben, ja, und dann spreche ich, ja, so und so soll sie aussehen, ja, das und das soll sie reden, das und das soll sie bewirken durch mich, ja, den und diesen soll sie lieben, ja, und das hat er mit jedem von uns gemacht, ja, am Anfang, er sah unsere Urform, heißt es in den Psalmen, er sah unsere Urform, ja, und ja, wo, wir können uns nicht vor ihm verstecken, das geht gar nicht. Wir versuchen es zwar manchmal, ja, wenn du irgendwas angestellt hast, was nicht so gut war, kommt dir manchmal noch vor, willst du dich verstecken, ja. Aber Gott sieht ja alles, weißt du, er hat schon vorher gesehen, was du anstellst, ja. Und es heißt dann, er hat uns schon geliebt, als wir noch Sünder waren, ja. Also mit deinen ganzen Schandtaten, mit deiner ganzen Sündenpalette und mit allem, was du bist, liebt er dich, ja, hat er dich schon vorher geliebt, ja. Und jetzt bist du dazu da, ihn zu repräsentieren, ja, ihn auszustrahlen, einfach Gott auszustrahlen, ja, sein Evangelium auszustrahlen, das Licht, ja, das Licht auszustrahlen, das hier in uns drin ist, ja, wir sind ja nicht nur Fleisch und Knochen und Organe oder was auch immer, da ist das Leben in uns, ja, und wenn ich mir vorstelle, wir sind durch das Wort entstanden, lebt ja auch da schon das Wort in uns. Ja, Jesus ist ja trotzdem schon eingezogen in uns, weil wir uns bekehrt haben, aber er hat uns auch geschaffen. Das heißt, es ist alles Baustein des Wortes. Wir sind Baustein des Wortes. Ja, wir sind aus ihm gemacht. Ja, er hat gesprochen und es war. Das ist so gewaltig, wenn du mal gerade den ersten Mose liest, ja, und Gott sprach und es wurde und es war gut und es war sehr gut, ja. Und so hat er alles gemacht, ja. Und dann hat er uns geschaffen nach seinem Bild, ja. Nach seinem Ebenbild übersetzen es manche, ja. Aber nach dem, wie er ist, ja. Nach seiner Identität hat er uns geschaffen, ja. Und jetzt wohnt noch sein Sohn in uns drin. Der Vater wohnt in uns drin, ja. Ein Heiliger Geist, mit dem sind wir versiegelt. Weißt du, das Gesamtpaket, ja. Das ist ja Weihnachten hoch 10. Weißt du, das kannst du gar nicht, weißt du, du kannst es gar nicht begreifen. Ja? Du kannst es gar nicht begreifen, was Gott da gemacht hat. Ja? Und wahrscheinlich auch noch mehr, weil du dich erkennst. Ja? Wie kann jemand, ja, Jesus sagt an einer Stelle, glaube ich, für jemand Gutes würde man ja noch sterben wollen, ja, aber für einen Sünder, ja, ja, und er ist für uns gestorben, ja, er ist für uns gestorben, ja, ja, ja. Für sein Meisterstück predigt der Christian immer, sein Meisterstück, ja. Hast mir noch nicht die Bibelstelle verraten? Wir sind sein Meisterstück. Wir sind sein Meisterstück und geboren aus dem Wort. Und das Wort lebt uns, ja. Und wir sind verbunden mit dem Wort. Weißt du, das Wort ist auch eine Sache. Es ist, wahrscheinlich liegt es auch an der Sprache, ne? Zum Beispiel, wenn du das Wort Glauben nimmst, ja, das ist ja im deutschen Sprachgebrauch wirklich schwierig dargestellt. Das ist eigentlich in der Wertung weniger als Wissen. Ja, du glaubst nur, aber ich weiß es. Ne? So ungefähr ist das alles in unseren Köpfen drin. Ne? Eigentlich sollte man viele Sachen anders übersetzen oder mit ausgefeiltere Auslegung. Zum Beispiel Glauben würde ich übersetzen in Anspruch nehmen. Ja, ein Beanspruchen. Glauben ist ein Beanspruchen von Sachen, die im Unsichtbaren sind. Ja, Hebräer 11, Vers 1 sagt ja, ein überzeugt sein von Dingen, die wir aus dem Unsichtbaren herausholen, ja, was gar nicht da war, so wie es Gott gemacht hat am Anfang durch sein Wort, ja, da war ja noch keine Welt, da war noch nicht mal ein Bauplan da, ja, da war ein Gedanke in Gott, so stelle ich es mir vor, und dann hat er gesprochen, ja, es werde Licht, ja, es werde Himmel und Erde, es werde die ganzen Pflanzen, es werde die Tiere, es werde der Mensch, ja. Und einfach durch sein Wort, ja, einfach durch Jesus im Prinzip, ja, durch Jesus, ja. Und wenn er das Wort ist, ja, ist es eigentlich gut, wenn wir uns oft mit dem Wort beschäftigen, ja, wenn das Wort in uns lebt, ja, in uns Gestalt annimmt, ja. Und dann ist es wieder so eine Übersetzungssache, das Wort, ja, was meinen wir damit, wenn wir vom Wort reden, ja. In den Nachrichten hast du Worte und wir unterhalten uns, ja, und mal ist es was Wichtiges und mal ist es Smalltalk und mal ist es auch was Negatives, ja. Aber welches Wort ist gemeint, ja, das Wort, das lebendig ist, ja, Jesus, ja, das ist eine genaue Einordnung, ja, das gute Wort, das lebendig machende Wort, das Wort voller Kraft, das Wort voller Glauben, ja, das ist damit gemeint, dass in uns Gestalt annehmen sollte und leben sollte, ja. Es gibt dieses Gleichnis von Jesus mit dem Samen, der ausgesät wird. Ihr kennt das, kommt fast in allen Evangelien. Aber ich habe es im Lukas mal studiert. Der Seemann streut den Samen, ja, der für das Wort Gottes steht. Und dann fällt der Samen, er fällt auf dem Weg, er fällt unter die Dornen, er fällt auf steinigem Boden, ja, wo er vielleicht kurz nur aufgeht, aber dann wieder verdorrt, ja. Und dann fällt er aber in die gute Erde. Dann fällt er in die gute Erde. Da heißt es, dass in der guten Erde legt Jesus selber aus, in eines der wenigen Gleichnisse, was er selber noch auslegt, dass in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen, guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Ja. Und ich habe mal in den griechischen Urtext geguckt, zum Beispiel das Wort bewahren ist ganz interessant, das heißt im griechischen Kat Echo, ja, Kat Echo, ja, und Kat heißt zurück, ja, und Echo heißt halten, ja, und Echo gibt's ja auch im Deutschen, ja, das ist ganz gut, wie man sich das vorstellen kann, ja, wenn Gott ein Wort spricht, ja, und in seinem Wort, das hat er ja gesprochen, dann, wenn wir das bewahren wie ein Echo, wenn es in uns schwingt, wie das schwingt, weißt du, wenn du mal so in den Bergen gelaufen bist und da gab's ein Echo, das läuft ja so ein paar Mal hin und her, wenn's ein klares Echo ist, wird dann immer schwächer, ja. Aber wenn wir dieses Wort so nehmen, ja, du kannst ja die Bibel lesen und kannst sie lesen, ja. Du kannst das Wort hören und kannst es hören. Du kannst die Predigt hören und du kannst die Predigt hören. Es geht alles mit unterschiedlicher Qualität, ja. Du kannst dabei noch bügeln oder Auto fahren oder sonst irgendwas, ja. Aber du kannst auch das Wort aufnehmen mit einem Gefühl des, ja, des Verhungerns oder wie soll ich das sagen, einer Gier ist auch falsch, oder du willst einfach mehr davon, ja, du bist einfach heiß drauf, ja, und das Wort soll in dir laufen, weißt du, wenn du eine Bibelstelle liest, zum Beispiel dieses Wort, er sah meine Urform, ja. Ja, das hat mich lange Zeit beschäftigt, dass Gott mich schon gesehen hat, ja, bevor ich auch gemacht war, ja, dass Gott schon alles wusste über mich, ja, solche Sachen. Oder wenn Gott sagt, ja, glaubt, so werdet ihr es empfangen, ja, glaubt, so werdet ihr es empfangen, ja, so ein Wort, das einfach lebendig wird in dir, das Leben kriegt in dir, ja, und das widerhallt, ja. Das heißt, wenn dich jemand anschlägt, dass dann dieses Wort auch gleich wieder rauskommt, ja? Dieses Wort, was lebt, aus dir herauskommt. Dieses lebendig machende Wort. Versteht ihr, was ich meine? Und dann steht bei dem Wort, nachdem sie es gehört haben, dieses gehört, das heißt akuo, ja? Und ak steht für Spitz und oh, für Ohr, also mit spitzen Ohren, ja, steht da direkt geschrieben, du sollst es mit spitzen oder mit scharfen Ohren hören. Die Jugendlichen würden heute sagen, du bist scharf drauf, du bist scharf auf das Wort, ja, du bist scharf auf das Wort Jesus, weil es ja Jesus ist, weißt du, immer wenn du dich mit dem Wort beschäftigst du dich ja mit deinem Herrn, ja, mit dem, der dich freigemacht hat, ja. Und diese Worte sind voller Leben und die durchdringen dich und die haben die Kraft, dir Auftrieb zu geben. Ja? Die haben die Kraft, dich nach oben zu bringen. Das Wort lebt ja in dir. Okay? Okay? Im 1. Korinther 2 heißt es, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge lernen, die uns von Gott her gehören. Damit wir die Dinge lernen, die uns von Gott her gehören. Davon reden wir auch nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, ja, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Das heißt, wir sprechen im Geist Geheimnisse, wir sprechen im Geist die Wahrheit aus, wir sprechen im Geist Verheißungen aus, ja, Verheißungen aus, ja. Wenn Jesus zu dem mit der verkrüppelten Hand sagt, streck deine Hand aus, ja, ja, streck, das ist das Wort der Kraft, das Wort des Glaubens, das fließt. Wenn Jesus sagt zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Matte und geh, das ist der Hammer. Habt ihr euch mal vorgestellt, wie das gewesen ist? Ja, wie das gewesen ist, wie der aufgestanden ist in der Masse, ja. Er lag da, ich weiß nicht, 20, 30 Jahre an dem Teich Bethesda, ja, und kam nie rechtzeitig ins Wasser, ja. Und war frustriert, der war ja kein bisschen gläubig, der Mann. Und Gott sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh, ja. Und plötzlich diese, ich weiß nicht, ob er schon mal einen Gelähmten, die haben ja, die spüren ja nichts in den Stellen, die gelebt sind. Das ist ja taub, das ist ja, die haben da kein Gefühl drin. Und dieses Gefühl, was der gehabt haben muss, als plötzlich durch dieses Wort das Leben da reingeströmt ist, wie das Gefühl, du spürst plötzlich den Erdboden, ja, es kribbelt und krabbelt wie Tausende von Ameisen und alles wird wieder lebendig in dir. Alles wird wieder lebendig durch ein Wort voller Kraft von Jesus, ja. Von Jesus ist ja das Wort, weißt du, und dieses Wort lebt in uns, weißt du. Das ist ja nichts anderes, als wenn du dieses dieses Wort sprichst, ja, und der Gelähmte steht auf, ja. Wenn du dieses Wort sprichst und der Blinde sieht wieder, ja, wenn wieder die Sehnerven einschießen ins Auge, ja, wenn wieder Lebendigkeit da ist, wenn wieder Leben da ist, ja, oder wenn du zu dem Schlaganfallmann sagst, sei geheilt, ja, und die rechte Körperhälfte, die taub war, plötzlich bewegt sich wieder alles, ja, plötzlich kommt Leben wieder herein, ja. Ja, das ist ein Wort, ja, das ist ja wie Jesus, weißt du, wenn du sprichst, solltest du ja Jesus sprechen, du kannst natürlich auch was anderes sprechen, aber es ist immer gut, wenn du Jesus auf den Lippen drehst, das meine ich mit diesem Echo, das hat mich so angesprochen, weißt du, dieses Wort, was reinfällt in dein Herz, ja, ja, Worte der Erkenntnis auch oder, ja, die einfach aus dir herausströmen, ja, und wo Ketten einfach fallen, wie heute auch, ja, in der Überleitung. Wenn Ketten einfach fallen, ja, wenn Ketten fallen, wenn Menschen frei werden, ja, ja, ja, ja. Und das, wir sind, weißt du, du kannst es machen, wie, ja, du kannst Medizin studieren, das ist sicherlich gut, ja, du kannst Sachen lernen, wie du es heute Leute gesund machst, du musst, ich glaube, 5 oder 6 Jahre studieren, keine Ahnung, dann gibt's noch Assistenzarzt ein paar Jahre lang, dann spezialisierst du dich noch, du bist 10 Jahre beschäftigt mit Lernen und das ist auch gut so, ja, aber einfach zu sprechen und jemand ist gesund, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen faulerer Typ vielleicht auch, ja. Ich weiß nicht, aber es ist sein Wort, in seinem Wort ist die Kraft, in seinem Wort ist das ganze Wissen drin, ja. Du kannst dir das sprechen, weißt du, mit ihm zusammen, weißt du, mit ihm zusammen dieses Land einnehmen, ja. Ja, Pastor Gerhard sagt immer, diese Zeichen und Wunder sind die Werbeglocke Gottes, ja. Und das ist es so, die Menschen werden angezogen, wenn ihre Probleme gelöst werden, ja. Die Menschen suchen Problemlöser. Ja, das gibt's auch im Businessbereich, ja. Habe ich mal ein Seminar gehört, ja, wenn du was findest, wo du Menschen hilfst, ihr Alltag besser zu gestalten oder besser irgendwas machen zu können, ja, oder ihre Welt erleichterst, das verkauft sich wie von alleine, ja. Ja, wenn du solche Ideen hast, ja. Das verkauft sich, ja, das siehst du ja auch, ja. Ja. Und so ist es auch, die Menschen werden angezogen durch Zeichen und Wunder, wie damals auch schon, ja. Und die sind im Wort, ja. Das Wort lebt in uns, ja. Das ist Jesus, ja. Und es gibt einige Bibelstellen, die sagen, pass auf, was du sagst, ja. Behüte deine Zunge, ja. Du hast Segen und Fluch in deiner Zunge, in deinem Mund liegt das, ja. Deswegen überleg, was du sagst. Dadurch, dass du ja wiedergeboren bist, ist eine gewisse Autorität und Kraft in dem, was du sagst, ja. Aber wenn du Jesus Wort sprichst, ja, wenn du seine Worte laufen lässt, ja, wenn du das Wort studierst, ja, manchmal musst du auch mehrere Übersetzungen lesen, ja, oder wirklich auch bis in den Urtext gehen, bis du Sachen wirklich in der Gesamtheit verstehen kannst. Der Heilige Geist führt uns ja da rein, der zeigt uns das. Der Heilige Geist ist unser Lehrer in dem Bereich. Deswegen ist es auch wichtig, der Heilige Geist führt uns auch immer ins Wort hinein. Er führt uns immer ins Wort, wie es gerade gelesen habe, dass wir wissen, was uns von Gott aus gehört. Ja, er macht uns unser, das Wort hat die Fähigkeit, ja, geführt durch den Heiligen Geist, uns das Erbe fertig zu machen. Ja, dass wir das Erbe empfangen können, dass du dein Erbe empfangen kannst. Ja, ja. Es ist diese Schallfrequenzen, die laufen, die ausgehend von Gott, ja, ich stelle mir das so vor, als er das Universum geschaffen hat, ja, wie dieser Schall wirklich durch den Weltraum gedrungen ist und alle Partikel sich in die richtige, wie bei einem Magneten, in die richtige Form ausgerichtet haben, ja. Gehorsam, weißt du, Partikel, Atome sind gehorsam auf Gottes Wort, ja, und die hören auch auf den Sohn und auf uns als Söhne, ja, ja. Aber wir müssen sprechen, weißt du, wenn du sprichst, passieren die Sachen. Wenn du sprichst, passieren die Sachen, ja? Ja? Ja, das ist das, was Gott tut, das, was Jesus getan hat, ja. Und das Wort macht uns frei, weißt du, das Wort führt uns in die richtige Position hinein. Das Wort hat auch die Kraft, uns Auftrieb zu geben, wie ich vorhin gesagt habe, ja. Wenn du in den Lobpreis gehst, weißt du, wenn du in den Lobpreis gehst, das sind ja auch Worte, ja. Das sind also unsere Lieder, die wir singen, sind zum Großteil auf Bibelversen fundiert, ja. Wo einfach Gottes Wort mit Musik transportiert wird, weißt du, und mit Musik geht es einfach noch viel tiefer rein durch diese Trägerfrequenz der Musik, ja, wenn das eine Harmonie ist, die geht in dein Herz rein, ja, wie so ein Ohrwurm geht das durch, ja, und das, du singst das Wort, ja, und du gibst ihm Lob und Ehre, ja, wenn du niedergeschlagen bist und du stehst auf und gibst ihm Lobpreis, du gibst ihm Dank, fängst an zu danken, die Atmosphäre ändert sich im Nu, weißt du, eben warst du noch niedergeschlagen und dann guckst du weg von dir und deinem Selbstmitleid und alles, was nicht läuft in deinem Leben und guckst auf Gott und sagst, du bist größer als das alles, ja, du bist mein Herr, ja, du bist mein Herr, wo du lang gehst, sagst, da geht's lang, ja, Gott ist der Sieger in unserem Leben, ja, wir haben uns ja nicht selber bekehrt, weißt du, keiner von uns hätte sich selber bekehren können, ja, auch weil Gott gesprochen hat, ja, den Andreas will ich haben, ja, den Christian will ich haben, ja, alle will ich haben, ja, ich will sie haben, er hat's gesprochen, ja, es ist ja aufgrund seines Willens passiert es ja, du hast immer noch die freie Wahl, aber er spricht es, ja, und genauso wir sind ja seine Söhne, wir sind seine Kinder, wir sprechen genauso. Weißt du, du tust das, was du deinem Vater tun siehst. Also sprichst du, ja, und du sprichst sein Wort, ja, inspiriert vom Heiligen Geist. Das ist so wichtig, weißt du, vom Heiligen Geist sich leiten zu lassen. Der Buchstabe an sich tötet. Du kannst die Bibel lesen, das habe ich früher auch so gemacht, und du kommst unter Druck und denkst, das muss ich auch noch tun, das muss ich noch machen, und das habe ich auch noch nicht erfüllt, ja. Aber du kannst es in der Inspiration durch den Heiligen Geist lesen. Er führt dich, weißt du, zu den Nuggets, ja. Er führt dich wirklich zu den Goldklumpen, ja. Zu den Schätzen, die da verborgen sind für dein Leben, ja. Du hast jahrelang gesucht, du hast gesucht und nicht gefunden, und der Heilige Geist führt dich hin und jetzt findest du, ja. Du findest diese Schätze, ja. Du findest Lösungen für dein Leben. Du findest deine Berufung im Wort, ja. Du findest alles im Wort, ja. Dein ganzes Leben, ja, Kindererziehung findest du im Wort, weißt du, inspiriert vom Heiligen Geist, da steckt alles drinne, ja, was du dir für ein, welches Auto dir kaufen sollst, alles steckt da drinne, nicht das Auto selber, aber das Wort führt dich, ja, der Heilige Geist führt dich, ja, das ist der Hammer, weißt du, ja. Neulich bin ich auf der Straße gefahren, da stand an so einem LKW, was stand dran, fürchte dich nicht, ich gehe mit dir, ja, aber das war irgendeine Werbung für diese Logistikfirma, ja, doch, das ist vom Herrn für mich, fürchte dich nicht, weißt du, das Wort wird, weißt du, wie dieses Echo, es klingt sofort, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, ja, es klingt sofort, weil es ja in dir lebt, das Wort. Ja, und es will raus, das Wort will raus, ja. Aber manchmal sind wir maulfaul, oder, ja, trauen uns nicht, ja. Es heißt, ja, in der Apostelgeschichte, sie beteten einmütig, die Städte erbebte, ja, und sie redeten das Wort mit Freimut, weißt du, sie redeten das Wort mit Freimut. Welches Wort? Nicht die Tagesschau, sondern wirklich sein Wort, ja, dass Jesus Christus gekommen ist und alles für uns getan hat, ja, dass er alle Sünden getragen hat, ja, dass er jede Krankheit getragen hat, dass jede Kette und jede Bindung fallen muss, in jedem Leben, ja, in jedem Leben, ja. Und dass keine Sünde zu groß ist für Gott, weil alles in sie getragen. Im Psalm 107, glaube ich, Vers 20 steht, er sandte sein Wort und heilte sie. Ja? Er sandte sein Wort und heilte sie. Schon im alten Bund steht das, ja, dass er sein Wort sendet, um sie zu heilen. Was mich immer an dieser Bibelstelle stört, und ich habe da lange damit gehadert, weil ich hätte gern dieses Wort alle noch da stehen. Ja, er heilte sie alle. Aber es ist immer die Entscheidung. Du musst das Wort hören und aufnehmen. Ja, ja, du kannst das Wort Gottes hören und es ist Wort für dich, so wie Tagesschau oder Tageszeitung oder irgendein Illustriert oder ein Roman. Oder du nimmst das Wort auf und es lebt mit in dir, ja? Es lebt in dir, ja? Es lebt in dir. Da war noch so eine interessante Übersetzung, ja? Das Wort beschlagnahmen, ja? Das stand bei diesem Wort Kat Echo dabei, das Wort beschlagnahmen, nicht behalten, ja, ist in der Übersetzung, sondern beschlagnahmen, ja. Da gibt's auch noch einen Fachbegriff in der Seemannssprache dazu. Das heißt, den Kurs halten, ja. Da wird das Wort auch genannt. Ich habe es nachgelesen in der Apostelgeschichte. Kommt genau dasselbe Wort nochmal vor, wo sie einen Schiffbruch erleiden und dann Gefahr ist oder ein Sturm, nee, kein Schiffbruch, ein Sturm und sie halten dann auf die Küste zu. Da kommt genau dasselbe Wort, weißt du, auf das Ziel halten, ja, ausgerichtet sein auf das Ziel, weißt du, und das haben wir im Wort, das Ziel ist im Wort, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, ja, und er ist auch unser Ziel, ja, dass er vollkommen in uns Gestalt annimmt, ja, dass sein Wort vollkommen in uns Gestalt annimmt, ja. Wir werden gebildet durch sein Wort, ja. Wir werden verändert durch sein Wort. Wir werden freigesetzt durch sein Wort. Wir werden befähigt durch sein Wort, ja. Alles ist im Wort, ja. Geführt vom Heiligen Geist, ja. Aber wir müssen kühn sein. Es beschlagnahmen. Und das erfordert eine Vehemenz, ja. Ein Draufstehen, ja. Das, was Jesus auch sagt, ja. Gewalttätige reißen das Reich der Himmel an sich, ja. Diese Gewalttätigkeit, das Wort ist für mich, es gibt im Griechischen zwei Wörter für Wort, das eine ist Logos, es ist mehr so allgemein und dann gibt es noch das Rhema, ja. Also nicht Rheuma, Rhema. Auch nicht Reha, das Rhema-Wort, das ist ein Wort, was es persönlich macht, hat mein Lehrer, Bibellehrer ausgelegt, Logos ist mir so allgemein und Rhema ist das persönliche Wort für dich, ja, ja, und so kannst du es mit diesem ganzen Wort Gottes halten, du kannst es für dich nehmen, es gilt für mich, ja, ja, dass Jesus gestorben ist für meine Sünden. Es gilt für mich, dass ich freigesetzt wurde von allen Krankheiten, ja. Es gilt für mich, dass ich erlöst bin von der Grube, ja. Es gilt für mich, ja. Weißt du, es ist immer, für mich ist es manchmal oder eigentlich immer leicht für andere zu glauben, ja. Aber selber dann, du musst es selber nehmen. Wenn du es selber nicht genommen hast, ja, kannst du es auch nicht weitergeben. Weißt du, du musst es selber nehmen. Du musst sagen, ja, du musst wirklich da radikal sein. Das ist für mich, ja. Das ist für mich, ja. Das ist für mich, ja. Mir fällt es ein beim Pastor Bonke mit seiner Bekehrungsgeschichte, wenn ich es noch richtig sage, da heißt es so, dass Gott ihn fragt, ob er das machen will, nach Afrika gehen, so grob, sag ich es mal jetzt. Und irgendwie ziert er sich erst und dann sagt er ja. Und warum hast du mich gerade ausgesucht? Und Gott sagt es, du bist nicht der Erste, ja? Du bist nicht der Erste in der Reihenfolge. Er hat schon ein paar andere gefragt. Und so ist es mit dem Wort, weißt du, wenn Gott das Wort zu dir redet, ja, musst du immer dran denken, dass du es aufnimmst für dich persönlich. Das Wort ist ja für dich persönlich gesandt, ja, und auch für jeden anderen neben dir. Aber die es aufnehmen, die haben's, ja. Ja, das ist wie bei Weihnachten. Wenn du das Geschenk nimmst, dann hast es, ja. Wenn du es nicht nimmst, dann nimmt's dein Bruder, deine Schwester, ja. Aber wir müssen es wirklich persönlich machen mit Jesus, persönlich. Es ist ein persönlicher Gott, der ist persönlich für uns gestorben. Und dieses Opfer gilt für mich speziell persönlich und für dich speziell persönlich. Und da steht mir drauf und das macht den Unterschied. Weißt du, in den ganzen anderen Religionen gibt es keinen Gott, der für dich stirbt. Da gibt es keinen, der für dich persönlich stirbt, ja, oder der überhaupt für dich stirbt. Ja, da musst du immer was bringen, ja. Da ist dieser dicke Butter, ja, dem musst du immer was bringen, ja. Oder musst irgendwelche Leistungen machen. Aber dieser Gott ist für dich gestorben, ja, um Söhne hervorzubringen, ja, die wirklich in seinem Plan einfach vorangehen, kühn vorangehen, ja, und das Land einnehmen, weißt du? Unser Land braucht Menschen, die das Land einnehmen, ja, die wirklich ihre Bereiche auch einnehmen. Weißt du, du kannst hier ja sagen, ja, ich nehme jetzt in Berlin ein, ja, aber du bist ja hier gesetzt, ja, du bist hier gesetzt, deinen Stand einzunehmen, ja. Und wie machst du das? Indem du auf dem Wort stehst. Du hast keine andere Basis. Das Wort ist die Basis. Ja, Jesus hat alles getan. Ja, viele beten zu Jesus, mach doch dieses, mach Jesus. Jesus sagt, ich hab's schon getan. Stell dich auf das Wort, ergreif es endlich. Glaub es, ja. Das heißt, der Heilige Geist kommt und ist angekündigt worden. Warum? Um uns zu überführen von Sünde. Der Christian hat es, glaube ich, schon gesagt, dass wir ihm nicht vertrauen, ja. Dass wir ihm nicht vertrauen. Und das Vertrauen ist das, was uns zu Söhnen macht, ja. Vertrauen macht uns zu Söhnen, ja. Wenn du nicht vertraust, bist in dem Moment kein Sohn, ja. Das ist irgendwie diese, ja, ich weiß nicht, ob ich das richtig sage, aber diese Beziehungsebene, ja. Wenn du Gott glaubst, wenn du dem Wort glaubst, wenn du dem Evangelium glaubst und vertraust und das heißt für dich in Anspruch nimmst, ja, drauf stehst, es gehört mir, stampf mal auf mit deinem Fuß, ja, und nochmal mit dem anderen Fuß, das gehört mir, ja, ja, diese Vehemenz, ja, lebt uns, ja, das Wort einzunehmen, ja, Kranke zu heilen, ja, das Wort zu predigen, ja, Menschen das Evangelium zu geben, ja, das ist unser Leben, ja, das ist unser Leben, ja, und dafür ist das Wort gegeben, ja, und der Heilige Geist führt uns in das Wort, denn wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, ja, auf unser Erbe hin, ja, ja, aber wir sind, Gott sagt ja am Anfang, als Jesus in seinen Dienst geht, als die Taube kommt, der Heilige Geist kommt, du bist mein geliebter Sohn, dem ich wohlgefallen gefunden habe, ja. Und das ist auch, du bist schon wohlgefällig, weißt du, du bist wohlgefällig und gehst in sein Wort rein und nimmst sein Land in Anspruch, ja. Seid ihr dabei, ja. Und mach das persönlich, ja. Das ist immer wirklich persönlich, dein Land in Anspruch zu nehmen. Weil Gott hat dich gesetzt, er hat dich stark gemacht, er hat dich gemacht, wie du bist, ja. Du bist ein Original, ja. Du bist nicht irgendeine Kopie von irgendwas, du bist ein Original. Er hat dich genau so gemacht, ja. Genau so gemacht, ja. Für deine spezielle Berufung, ja. Die auf deinem Leben liegt und die hervorkommen soll, ja. Und jeder von euch hat da eine Berufung. Jeder, bin ich mir sicher. Ich bin mir sicher, jeder hat eine spezielle Berufung, die nur er alleine erfüllen kann, ja, wofür dich Gott gemacht hat, ja. Geh in diese Berufung rein und halte nicht zurück, so wie Josua und Kaleb, ja. Kaleb sagt, ja, mit Gott werden wir diese Riesen gewiss bezwingen, ja. Mit Gott werden wir dieses Land gewiss einnehmen, ja. Mit Gott, ja. Mit Gott, ja. Doch nicht alleine. Wir gehen immer mit Gott, ja. Mit Gott werden wir unser Land einnehmen, was uns Gott gesetzt hat, ja. Und da liegt eine Berufung drauf, ja. Jesus und Gott wartet auf die Söhne, die sich bereit erklären, ihr Land einzunehmen und wirklich da hinein zu pressen, hinein zu drücken, ja. Und wirklich ein Landeinnehmer zu sein, ja, so vielleicht so ein bisschen militant, nicht gefährlich, also gefährlich für den Feind schon, ja, der Feind gehört weggeschoben aus diesem Land, weißt du, der Feind hat das Land jetzt noch im Besitz, was Gott dir vielleicht geben will, ja, und dann geht es darum, dass du was tust, den Mund aufmachst, den Mund auf einen Anspruch an das Land stellst, wirklich sagst, hier, das hat mir Gott gegeben, das gehört mir, dafür braucht es Vertrauen, dafür braucht es Glauben an einen, der größer ist als du, der hinter dir steht, der in dir steht, der mit dir geht, der in wessen Willen du gehst, ja. Ja. Ja, und da macht sich Freude breit, weißt du, wenn du wirklich da hineingehst, da macht sich Freude breit, ja, auch wenn dein Leben jetzt wie die Katastrophe aussieht, aber fang ein, in das Land hineinzupressen, fang ein, da hineinzugehen, ja, und Gott übernehmen zu lassen, ja, ja, selber hast du ja schon lange gemerkt, dass es nicht geht, ja, ja, dass du da schnell zum Ende kommst, aber wenn Gott in dir ist, ja, und mit dir geht, ja, und durch dich wirkt und die Sachen regelt, weißt du, es fließt dir alles zu, stell dir vor, wie sie durch das Rote Meer, das wurde ja, ich weiß nicht, bei manchen Filmen ist es da so 30, 40 Meter hoch, die Meereswände, ja, wo die Israeliten durchgegangen sind, wer will denn das als Mensch machen, selbst mit den heute technischen Möglichkeiten, kriegst du das nicht hin, aber Gott sprach ein Wort, ja, und wie hat er es gemacht, dem Mose auf das Meer mit seinem Stock geschlagen hat, ja, ich weiß gar nicht, ob er was gesagt hat, aber er hat sich benutzen lassen, ja, und Gott hat es getan, ja, da war keine Aussicht auf dem Weg zum Schiff mehr, da war keine Aussicht auf Rettung, ja, Gott hat gesagt, geht diesen Weg, ja, geht diesen Weg, ich werde euch führen, ja, und die ganzen Ägypter sind ersoffen, ja, ja. Oft so ist es mit deinem Feind. Wenn du gehst, gehst du mitten durch die Barrikaden, ja, und dein Feind geht baden. geht baden. Also geistlich, der geistliche Feind, ja, ja, der geht baden, ja, weil wir sind Söhne und Töchter Gottes und, ja, genau. Amen. Du hast dich ja herausbereitet. Du hast ja lauter schöne Sachen. Gut, ja. Das Wort, haben wir heute schon öfters gehört, ist so, so, so wichtig. Wir überbrücken jetzt ein bisschen die Zeit, bis da Andreas. hier alles hat, genau. Ja, das Wort ist wirklich so, so wichtig. Und die Ermutigung heute Abend, wie gesagt, in die Gnade, in das Wort uns reinfallen zu lassen und da einfach zu leben. Und jetzt dürfen wir einfach zum Schluss noch geben, wie es das Wort Gottes sagt. Also jeder ist frei, hier wirklich zu geben. Lasst euch wieder inspirieren vom Heiligen Geist, was ihr auf dem Herzen habt. Ihr am Livestream, ihr könnt auch geben und zwar über PayPal, über Kreditkarte, mit Überweisung und ja, wie gesagt, lasst euch da vom Heiligen Geist einfach führen, was ihr auf dem Herzen oder was er auf dem Herzen hat für euch. Genau, und dann lassen wir die Eimer rumgeben, genau, und ihr dürft reinschmeißen. Genau. Hat denn jemand vielleicht noch ein Zeugnis, was er mit Gott erlebt hat, wo er sagt, wow, das ist echt cool, das möchte er weitergeben? Hat jemand was mit Gott erlebt, wo er sagt, ja, das möchte ich? Micha, ja? Oh, sorry. Gucken wir mal, wie lang es von Micha ist. Wenigstens eine, die sich jetzt beim Opfer freut, super. Ja, freut euch im Herrn. Ich fand es ganz interessant. Ich hatte geschäftlich einen Termin und sagte zu dem Sachbearbeiter, der das in die Wege geleitet hat, hör zu, wir kommen nicht in den Raum, in den wir rein müssen wegen der Begehung. Ich habe keinen Schlüssel dafür. Dann hat er halt behauptet, ja, das ginge und es sei ihm so gesagt worden. Gut, okay, dann tue ich halt die Zeit totklopfen von mir und von dem anderen Mensch, der da kommt. Dann kam der, wir kamen natürlich nicht in den Raum rein und jetzt kommt das Interessante, es hat sich dann ein Gespräch entwickelt, wo sich dann rausgestellt hat, der hat auch schon eine Erfahrung mit Jesus gemacht, war aufgrund von einem Unfall einfach traumatisiert. Lange Rede, kurzer Sinn, ich konnte ihm einfach dann dienen, der war hinterher ermutigt und hat auch gesagt, er macht einen Neuanfang. Und später denke ich, das ist krass, Ich, so menschlich, denke mir, ja, was macht man jetzt die Zeit kaputt von dem anderen Menschen, der einen Haufen Geld kostet, und von mir, die Zeit kann man sparen, das Geld kann man sparen, kann man besser anders einsetzen, menschlich gedacht. Aber Jesus hat es gesehen, dass der einfach Hilfe braucht und hat es benutzt. Das fand ich einfach echt interessant, wie Gott da wirkt oder wie Gott Menschen begegnet, wo wir überhaupt nicht mit rechnen oder überhaupt nicht mit dran denken. Ja. Genau. Wir segnen noch die Sammlung. Genau.